20 Shell Festi. Bio kann ich, der liegt besoffen auf Klo. Tut mir leid, also muss ich seinen Part auch übernehmen. Und das ist der MPU-Bonus-Track. Und deshalb übernehme ich seinen Part, übernehme meinen Part. Und dann wird hier richtig in Fahrt gerappt, Alter. Yeah, also genießt den Shit. Das Nonplusultra, mein Schwanz ist Lippenstift. Weil ich nicht noch Titten spritz, lieber auf die Lippen wichs. Ich schau mein Schwanz in deine Frau, als wäre ein Rambock. Sie wartet mit rausgestreckter Zunge auf den Kamshot. Okay, zurück zum Thema, Hawk ist kein Gangmember. Ich battle nicht, nein, ich piss direkt auf sein Bandana. Du bist ein krasser Rapper, legst das Arschloch deines Bruders. Was willst du tun, Spaß? Ich battle nicht weg, versuch das. Stopp, beim letzten Battle hast du verloren gegen ein Spiegelbild. Du bist nicht hart, du bist sehr schädlich für die Mitmenschen wie Fliegenpilz. Außerdem weiß ich aus guter Quelle, dass du scheiße rappst. Du kannst fronten, wie du willst, doch ich bleibe Chef. Warum? Weil ihr am Arsch seid. Warum? Weil ich meine Bar schreibe. Weil keiner von euch hart bleibt, das ist die Wahrheit. Hawk muss es endlich checken, er kann einfach gar nichts und gerät bei dem Anblick meines Schwanzes in Panik. Wir sind das NPU, Nonplusultra, und wer bist du? Wir sind das NPU, Nonplusultra, und wer bist du? Wir sind das NPU, Nonplusultra, und wer bist du? Wir sind das NPU, Nonplusultra, und wer bist du? Wir sind das Nonplusultra, jetzt ist es dir, Mike. Bin bereit für jeden Fight, denn ich flowe zu tight. Und zur Zeit hab ich meinen Homie dabei. Und wir zwei schießen Bars so wie Kugeln aus Blei. Und die Leute meinen, warum machst du das so? Ich mach dies und auch das und deshalb mach ich das so. Und ich werde mich nicht zügeln, den Falken zu töten. Ich geb ihn einen Klatsch und er fliegt durch die Luft wie Möwen. Ihr seid klein und zerbrechlich. Ihr meint, ihr seid kräftig. Doch jede Line zerfetzt dich. Bitch, du bist hässlich. Denn dieser Scheiß ist heftig. Mächtig, prächtig, unübertrefflich. Uns zu ficken geht echt nicht. Wir haben den sickesten Style. Eure Zeit ist vorbei, denn wir ficken eure Bitches tonight. Also Snitches begreift, jetzt beginnt eine neue Ära. Wir sind weder super, weder noch mega. Wir sind das NPU, Nonplusultra, und wer bist du? Wir sind das NPU, Nonplusultra, und wer bist du? Wir sind das NPU, Nonplusultra, und wer bist du? Wir sind das NPU, Nonplusultra, und wer bist du? Hä? Was ist denn jetzt los? Ey Bruder, scheiß bei Part aufnehmen. Ja, schön, dein Part ist schon aufgenommen. Was? Ja, während du auf Klo deinen Rausch ausgeschlafen hast, habe ich deinen Part schon aufgenommen. Ist schon mal dick, Alter, dann kann ich ja jetzt weiter schlafen. Ja, dann wäre auch besser, glaube ich. Peace out. Peace out.